Top 5. Die Kinocharts-Kolumne. Die grüne Lunge der Natur oder eben die grüne Hölle. Der Dschungel bzw. der Urwald übt auf uns eine sehr ambivalente Faszination aus. Natürlich spiegelt sich das auch in der Kinogeschichte wieder. Donnerstag dann zum Beispiel in dem Abenteuerfilm Die versunkene Stadt Z. Hartwig Tegeler nimmt diesen Kinostart zum Anlass, um über die Rolle des Dschungels in der Filmgeschichte nachzudenken. Würden Sie jetzt den Film starten? Schließ deine Augen und sieh die riesigen Bäume. Wie Säulen eines Tempels ragen sie aus dem dunkelgrünen Teppich der Farne. Unter dem Gewölbe ihrer Kronen tummeln sich bunte Vögel. Über die obersten Zweige geht seufzend der Wind wie über das Dach der Welt. Platz 5. Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten von Robert Zemeckis. 1984. Neulich in der grünen Hölle. Ich habe meinen Knopf verloren. Sie haben was verloren? Ich habe einen Knopf verloren. Ich wette, Sie werden mehr verlieren als das. Beispielsweise die Absätze an den Schuhen. Das waren italienische. Jetzt sind es praktische. Praktische Schuhe. Davon ist die Rede. Den kolumbianischen Dschungel mit all seinen Gefahren kann Kathleen Turner nämlich an der Seite von Abenteurer Michael Douglas in dieser Dschungelkomödie nur überleben, ja, mit flachem Schuhwerk, wenn es über Hängebrücken geht, wenn die Schlangen, Krokodile und rutschige Abhänge zu bezwingen sind und dann noch den grünen Edelstein finden. Los, schmeiß den Stein in die Tüte. Und alles eben der Sicherheit wegen mit flachen Schuhen. Obwohl, 31 Jahre später in Jurassic World erlebt Bryce Dallas Howard nicht minder wilde Dschungelabenteuer 124 Filmminuten lang im Business-Dress mit allen Knöpfen und auf High Heels. Geht also doch, wenn man, okay, wenn's der Drehbuchautor so will. Platz 4. Am Weihnachtstag des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten Mal in den gelobten Urwald hinab. Aguirre, der Zorn Gottes von Werner Herzog, 1972. Eine Wand aus Undurchdringlichkeit, aus dem die tödlichen Pfeile der Ureinwohner herausschießen. Das ist der Amazonas-Dschungel bei Werner Herzog. Mauer aus Grün, an dem die größten wahnsinnigen Träume der Konquistadoren und ihre Gier auf der Suche nach dem legendären Eldorado-Gold abprallen. Zurück bleibt als einzig Überlebender des Eroberungszuges Kinskis zur Maske erstarrter Ausdruck, den er 7 Jahre später in Herzogs Nosferatu-Film 1:1 weiterspielt. Aber das ist eine andere Geschichte und das wären andere Top 5. Platz 3. Der Smaragdwald von John Borman. 1985. Ich brachte es nicht über das Herz, ihn in die tote Welt zurückzuschicken, erklärt der alte Häuptling dem weißen Ingenieur, Vater des blonden Jungen, den die Indios entführt hatten vor vielen Jahren und der bei dem unsichtbaren Volk im Dschungel aufgewachsen ist und glücklich wurde. Herrliche Ökofantasie. Romantisch, spannend, mit gehörigem Indianerkitsch. Dschungelheimatfilm, den man sich unbedingt wieder mal gönnen muss. Platz 2. Apocalypse Now Redux von Francis Ford Coppola, 1979-2001. Die Reise ins Herz der Finsternis des Dschungels hier in dieser freien, genialen Adaption von Joseph Conrads Novelle. Sie wird bei Francis Ford Coppola zur Metapher über den Wahnsinn des Krieges und die Abgründe des Menschen. Der US-Offizier fährt im Vietnamkrieg den Fluss hoch, um an dessen Ende Colonel Kurtz, Marlon Brando, zu finden, der dort ein archaisches Dschungelkönigreich gegründet hat. Das Äußere der Wildnis, unbeherrschbar, ist Spiegel des moralisch nicht beherrschbaren Inneren des Menschen, ist Spiegel seines inneren Dschungels, des Wahnsinns. Der fulminante Schlussmonolog Marlon Brandos ist Ausdruck dieser inneren Wildnis, die sich konzentriert in diesem einen Begriff. Das Grauen hat ein Gesicht. Es ist unmöglich, mit Worten zu beschreiben, was notwendig wäre für jene, die nicht wissen, was das Grauen bedeutet. Platz 1. Der Schamane und die Schlange von Ciro Guerra, 2015. Vielleicht hat bei mir schon der Prozess eingesetzt, der so viele andere in diesem unendlichen Dschungel in den totalen und absoluten Wahnsinn trieb, sagt der weiße Ethnologe am Anfang. Aber für den indigenen Schamanen besteht der Wahnsinn darin, den Kontakt zu der Realität jenseits unserer verloren zu haben. Das ist seine Tragödie. Was bin ich nur? Was ist aus mir geworden? Ich habe das Geschenk der Götter vergessen. Dschungel nicht als Albtraum, sondern natürlicher, mehrdimensionaler Lebensraum. Götterwelt, Menschenwelt. Am Ende gleitet der Film Der Schamane und die Schlange hinüber in eine Dimension jenseits unserer Realität. Aber da sind wir schon nicht mehr im Amazonas-Dschungel, sondern